Hier spricht Radio Freies Unilever. Man nehme ein gerüttelt Maß Napalm, verästere es mit Glycerin und man erhält eine schmackhafte und bekömmliche Margarine, Palmin. Ein Prachtkerl, dank Schapi, wow, wow. Rein technisches. Täglich starten vom Inselflugplatz einige hundert Bomber, beladen mit Giftgas und Napalm. Denn das Land Vietnam ist verseucht, die Menschen dort sind befallen vom grenzenlosen Zorn gegen ihre Unterdrücker. Der strategische Aufwand ist beträchtlich, der Kommandeur äußert sich befriedigt über den reibungslosen Ablauf, den reibungslosen Ablauf des Völkermords.